Unmöglich wäre es mir, allein ein Klavier und erst recht einen feuerfesten Schank vom Weg weg zu befördern. Und brächte ich nicht Stahlsafe noch Stutzflügel zum Schweben, wie könnt ich allein mein Herzklumpen heben, nähme ich ihn wieder an mich zurück? Bankherren wissen, wir sind die so rentlos Reichen, schon unsere Taschen mitreichen, doch rein den Schatz in den Kassenschrank. Liebe bewahr ich in dir wie in einer Bank und geh nun wonne schwer als ein Krösus umher. Und wandelt mich Lust an, die du groß entzündest, hol ich mir ein Lächeln oder ein Halblächeln zumindest. Nehme auch mir noch weniger für lieb. Und mit anderen Zechend habe ich in einer halben Nacht an die 15 Rubel Kluges an den Mann gebracht.